Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 766. Google hat Probleme. Ja, in der Tat. Die Woche war voll mit Google-Meldungen, unglaublich. Ja. Und ich habe es also so manche so ein bisschen durch die Sendung durchgezogen. Ja, also nicht alles auf einmal, schon hätten wir hier einen Block von einer halben Stunde oder mehr. Sondern ich habe hier mal die Themen so ein bisschen durcheinander gewürfelt, wenn ihr euch fragt, warum nicht alles zusammen ist, weil im Prinzip ist ja so drei Viertel des Podcasts ist heute irgendwie über Google oder so, ne? Zumindest von der Meldung her. Mal sehen, wie lange ich quatsche über ein Thema. Aber naja, okay, das steht ja auf anderem Blatt. Denn es geht aber schon mal los. Ihr könnt euch erinnern, Google hat ja ein Update gebracht für das Pixel 4a. Und davon waren viele Leute überhaupt nicht begeistert, denn die Batterielaufzeit war phänomenal schlecht danach, nach diesem Update. Richtig übel. Manche konnten das Gerät kaum noch ein paar Stunden benutzen. Und ich habe ja schon angedeutet, dass da möglicherweise ein technisches Problem vorliegt, das da gefixt werden soll mit dem Update. Und tatsächlich ist das so. Wie sich jetzt herausgestellt hat, haben manche Pixel 4a Überhitzungsprobleme. Und deswegen wurde dieses, ja, ich nenne es mal Zwangsupdate durchgeführt, denn alle anderen Updates verschwanden dann auf einmal von Google. Also es gibt keine offizielle Möglichkeit mehr, ein Update vor diesem Update, das eben die, das ganze Problem verursacht hatte mit dem mit den Akkulaufzeiten, zu installieren, weil diese Updates nicht mehr sicher sind. Das bedeutet, man hat ein Problem erkannt, hat es dann gepatcht, so dass die Voltzahl, also die Voltzahl der Batterie gesenkt wird. Statt 4,45 Volt maximal ist jetzt nur noch 3,95 Volt möglich. Und das reduziert die Akkulaufzeit um etwa 50%. Das war wohl laut Google notwendig, damit verhindert werden kann, dass der Akku in bestimmten Umständen Feuer fängt. Was da dran ist, wie gefährlich das Ganze tatsächlich ist, das weiß ich nicht. Mir ist jetzt keine größere Welle an Pixel 4a Geräten bekannt, die jetzt zu irgendwelchen Explosionen oder Bränden führten von so einem Pixel. Ich weiß also nicht, wie das jetzt so einzuschätzen ist. Fakt war allerdings, dass die australische Competition and Consumer Commission, ja, im Januar ein Artikel oder ein, ja, ich weiß nicht, eine Veröffentlichung jedenfalls getan hat, die eben aussagt, dass es ein Risiko gibt zur Überhitzung bei diesem Gerät. Und offenbar wurde dann eben auch so ein Update rausgehauen für alle, dass eben hier dieses Problem angeht. Ja, gut, also wenn es jetzt hier im Podcast irgendwelche komischen Geräusche gibt, hier wird mal wieder irgendwie gebohrt oder so, keine Ahnung, wo das Geräusch jetzt wieder herkommt, unglaublich, mit was man sich alles rumschlagen muss, ja, Ruhe, oh Mann, ich hoffe, ihr hört das nicht, ich kann mich kaum konzentrieren, okay, wie auch immer, jedenfalls, das ist das Problem. Und das erklärt, warum es eben dieses komische Zwangsupdate gab. Wer jetzt komplett unzufrieden ist mit seinem Pixel 4a, der bekommt immerhin die Möglichkeit, die Batterie getauscht zu bekommen oder $50 Kompensation oder $100 Kredit für den nächsten Einkauf beim Google Store. Zumindest in Australien. Wie das übrigens hier jetzt gehandhabt wird, keine Ahnung. Komischerweise sind alle von diesem Update betroffen. Und jetzt haben wir eben den Salat. Okay, so viel zu dem. Also das war mal ein Problem. Das ist noch nicht ganz verschwunden, weil eben ja auch diese User immer noch Schwierigkeiten haben eben mit diesem Update jetzt. Und das wird auch nicht weggehen, das wird auch nicht besser werden, denn das ist tatsächlich so beabsichtigt von Google. Unglaublich. Aber konnten wohl nichts machen. Google hat sich entschuldigt für die Chromecast-Probleme, die es gab. Da kamen einige E-Mails zu Usern, die eben sich dafür entschuldigt haben. Was war passiert? Nach einem Update waren auf einmal die Chromecasts, also einige Chromecasts, nicht mehr nutzbar, also komplett nicht mehr nutzbar. Man sollte auf keinen Fall ein Firmware-Reset machen, also so ein Werksreset machen, sondern erstmal so lassen, und die arbeiten an einem Fix. Schön, dass sich hier Google entschuldigt hat und auch klar gemacht hat, was los ist. Dasselbe würde ich aber jetzt zum Beispiel für Google Android erwarten, denn das ist immer noch nicht gefixt, funktioniert immer noch nicht richtig. Jede Aktion, übrigens auch der Aufruf des Google Assistant, führt zum sofortigen Absturz und Reboot des Handys. Finde ich überhaupt nicht toll, überhaupt nicht lustig, und deswegen, da wäre auch eine Entschuldigung angebracht. Stellt euch mal vor, gerade im Auto ist das richtig problematisch. Wie auch immer, für den Chromecast gab es jetzt auch tatsächlich einen Fix. Der wird also jetzt gerade ausgeliefert. Falls ihr davon betroffen seid und ihr habt den noch nicht bekommen, kann nicht mehr lange dauern. Bleibt stark und wartet, bis das Update erfolgt ist. Offenbar hat es einen Grund, warum Google gesagt hat, kein Werksreset machen. Ja, möglicherweise gibt es da dann tatsächlich dann noch schlimmere Probleme, wenn ihr das tut. Mal gucken. So, also das ist schon mal was. Ja, hier hat Google schnell reagiert. Was mit Android Auto ist, weiß ich nicht so. Ich habe ja immer so das Gefühl gehabt, Android Auto wird sehr stiefmütterlich behandelt. Ja, und das kann ich gar nicht so verstehen, weil ja immer mehr Autohersteller Google Android, also Google oder Android Auto integrieren in ihre Systeme und damit zu einem wichtigen Punkt machen. Ja? Also es gibt Autohersteller wie zum Beispiel Fiat, die haben in ihren neuen Modellen überhaupt gar keine anderen Systeme mehr drin. Die setzen also 100% auf Android Auto bzw. CarPlay. Und sind darauf angewiesen. Stellt euch mal vor, da passiert es dann. Da habt ihr echt ein Problem. Da könnt ihr das Auto nicht mehr richtig nutzen. Ja? Also ich meine, zumindest was die Multimedia-Funktionen, die Bordfunktionen drin angehen. Ne? Also das ist wirklich heftig. Und da muss man doch auch mal hier richtig durchgreifen und das Problem finden. Notfalls ein Fallback machen, weil vorher ging das ja. Und jetzt geht's nicht mehr. So kann das ja nicht sein. Ne? Also Google hat noch einiges zu tun, aber noch was anderes, was jetzt eher mit Android zu tun hat, ja, wobei, na, hat es ja eigentlich auch mit Google zu tun, aber egal. Jedenfalls geht's ums Find My Device. Diese App hat jetzt ein sehr schönes Update bekommen. Ich habe mich immer gefragt, Mensch, Leute, was soll das eigentlich mit dem Find My Device? Das ist eigentlich nur dann zu etwas nütze, wenn man das Handy nicht mehr hat. Also das heißt zum Beispiel, wenn man es verloren hat, ja, und möchte es dann wieder finden. Dann kann man an den Computer gehen, kann gucken, ja, wo ist das Gerät, also, ne, und kann es dann lokalisieren. Aber mehr Funktion hat diese Find My Device App nicht. Und das ist natürlich auch klar. Also diese App hätte nur dann noch einen Sinn gehabt, wenn ihr damit ein anderes Handy, das ihr auch habt, suchen würdet. Ansonsten ist das ja, also die App war eigentlich ziemlich unspektakulär. Wurde deswegen vielleicht einmal aufgerufen, eingestellt und dann hat man das so gelassen. Ja, ich gehe gleich runter und hau dem seine Bohrmaschine zu Klump. Egal. Auf jeden Fall, jetzt wurde etwas verbessert. Ja. Und zwar ist jetzt möglich, diese Funktion, die es auch bei Google Maps gibt, die ist jetzt auch integriert in Find My Device. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in Google Maps jemand freigegeben hat, dass der eure Position sieht, beziehungsweise ihr freigegeben wurde, dass ihr die Position von zum Beispiel euren Bekannten oder euren Familienmitgliedern seht in Google Maps, dann seht ihr die jetzt auch in Find My Device. Das heißt, man muss jetzt, um das zu tun, nicht mehr Google Maps App öffnen, sondern man kann das jetzt auch über Find My Device machen. Übrigens, ganz interessant, da bin ich noch nicht ganz sicher, aber wenn ich mir das so angucke, ja, mit dieser App, mit diesen Locations, das ist ein bisschen anders als in Google Maps, wie ich das sehe. Mir scheint das etwas aktueller zu sein. Es gibt auch manchmal eine, wird eingeblendet, ich glaube, das ist, wenn sich jemand bewegt, eine Live-Funktion. Ja. Und es ist die Frage, ob hier dann das ganze Find My Device-Netzwerk genutzt wird, um die Position von jemandem zu bestimmen oder auch nur dasselbe, was eben mit Maps gemacht wird, nämlich mit GPS. Das habe ich noch nicht ganz ausprobieren können. Ich werde da mal Tests machen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Tests machen soll, aber vielleicht mal gucken, ob ich GPS abschalte und dann über die Position gehe. Ich bin nämlich deswegen drauf gekommen, weil ich nämlich hier manchmal bei Leuten, die zum Beispiel an belebten Stellen sind, ja, sehe, dass dort die Position ziemlich genau ist, selbst wenn die also in einem Gebäude sind, wo normalerweise die Position nicht sehr genau ist. Und dort jetzt extrem genau, das könnte darauf hindeuten, dass das eben auch die Standortdaten sind, die quasi trianguliert werden durch den Empfang von anderen Android-Geräten, die eben in der Nähe sind, so wie das ja bei dem Find My Device-Netzwerk funktionieren sollte. Okay, das wäre also eine Sache und ich schätze mal, das ist tatsächlich so, aber ich kann es noch nicht 100% genau sagen. Von daher muss ich einfach nochmal warten. Was ich auch gemerkt habe, man kann nicht so weit rauszoomen, ja, manchmal, das hängt ein bisschen, ich weiß nicht, ob das mit der Map zu tun hat, dass da noch was nachgeladen wird, ich denke es mal, ja, aber wie gesagt, die Genauigkeit ist höher als die von Google Maps in aller Regel. Coole Sache jedenfalls, jetzt hat die Find My Device App auch tatsächlich einen Sinn bekommen für mich. Und ja, mal gucken, ob man da noch ein paar Informationen, genauere Informationen da bekommt. So, Huawei Harmony OS, haltet euch fest, Leute, ist jetzt in China weiter verbreitet als iOS. So sieht's aus. Es hat tatsächlich Huawei geschafft, mit seinem Harmony OS jetzt vor iOS zu landen. Und das übrigens nicht erst seit jetzt. Das ist, ging so, irgendwie haben das wohl einige verpasst, ja, inklusive mir. Denn in der Tat ist es so, dass bereits im ersten Quartal 2024 Harmony OS mehr verkauft wurde als iOS-Geräte. Und das war sogar deutlich, am deutlichsten im dritten Quartal 2024, da hat 17% Harmony OS und 14% nur iOS bekommen. Das war unglaublich und jetzt liegt es bei 19 und 17. Ja, immer noch deutlich vor iOS. Android allgemein übrigens 64% in China. Ja, also man sieht, es ist schon eine spannende Geschichte und das ist das, was ich auch immer gesagt habe. Die Chinesen brauchen uns nicht. Wir brauchen die Chinesen. So einfach ist das. Der Markt in China ist so extrem groß. So extrem groß, dass die alleine durch ihr Angebot, weil Harmony OS ist quasi nur in China verfügbar. Und die haben jetzt mit Harmony OS 4% Marktanteil, jetzt schon, nur in China, nur dadurch in China was sie verkaufen. Ja, ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch die Harmony OS-Geräte insgesamt dazu zählen, also die auch bei der globalen Smartphone Sales Share, also was ich eben gesagt habe, mit 4% global, ja, ob da auch die Harmony OS-Geräte in anderen Ländern zuziehen. Ich vermute mal ja, aber das spielt eigentlich keine Rolle, weil die spielen auch tatsächlich hier keine Rolle. Ja, es kauft hier kaum jemand Harmony OS, ganz klar, ne? Kein Play Store dran. Jetzt ist es auch nur sogar nicht mehr richtig Android-kompatibel. Das heißt, es ist vollkommen losgelöst von Android und hat einen eigenen Kernel und deswegen ist für die meisten diese Sache hier uninteressant. Aber das sieht man mal, die schiere Masse macht's eben, ja. Und die Automobilhersteller, ich habe es heute in der Rios Wochensicht gesagt, die merkt es ja auch, ja. China setzt auf Elektrofahrzeuge, ja. Das heißt, dort sind die Neuzulassungen fast ausschließlich Elektrofahrzeuge, ja. Und deswegen fallen jetzt die Absätze von VW, BMW und Co. massiv, weil die Chinesen eben keine deutsche Verbrenner mehr kaufen. Der Markt in China ist wichtig für uns, aber der Markt von zum Beispiel Europa ist für China direkt nicht so wichtig. Ja, man denkt ja immer, ne, sie sind so abhängig von uns, ne, weil wir kaufen ja denen ihre Sachen. Ja, was ist, wenn wir die jetzt nicht mehr kaufen? Dann kaufen die Chinesen ihre eigenen Sachen. Und das reicht für viele Firmen, um am Leben zu bleiben. So einfach ist es. Unglaublich. Es ist halt die pure Masse. Ja. Man muss sich halt so vorstellen, so David gegen Goliath. Ja. Und gut, der Kleine hat gewonnen im Endeffekt, aber es wird immer schwieriger werden. Ja. Und ich glaube nicht, dass wir das mit unserer, mit unserem Eifer, den wir in Europa haben, das nochmal hinkriegen. Also als Handelspartner wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir uns China warm halten würden. Die USA ist ja, naja, jetzt eher noch unzuverlässiger als alles andere. Also, tja, so sieht es aus. Schlimm, schlimm. Aber was Schönes noch, $30 Earbuds von Ukraine, genau, Ukraine, die ja bekannt geworden sind durch die Powerbanks und so Hubs, die man anschließen kann an mobile Geräte, die haben jetzt noch was Neues rausgebracht. Also was ist schon mit den $30, ja, das ist mal wieder umgerechnet von chinesischen Yuan, aber ich schätze mal, dass es so um die 59 Euro definitiv unter 100 Euro bleibt. Und das ist ja schon mal okay. Diese Earbuds von Ukraine sind auch etwas anders. Also einmal von der Form her. Ja. Das Besondere dabei ist aber das Case. Das hat nämlich ein 1,5 Zoll Touchscreen auf dem Case aufgebracht, das auch als Fernbedienung nutzbar ist. Das heißt, man kann dort eben zum Beispiel Musik starten, ja, stoppen, vor, zurück und so weiter, die Lautstärke einstellen. Das kann man alles eben hier machen. Man kann auch Fotos von dort aus aufnehmen, also ne, die Kamera bedienen quasi vom Handy, also als Fernauslöser zu nutzen. Coole Sache. Und sogar durch kleine Short-Videos, ja, durchscrollen. Wahnsinn. Alles auf diesem kleinen Display. Und das hört sich richtig spannend an, muss ich sagen. Die Ohrstöpsel selbst sind, naja, so mittelmäßig. Also ist nichts für Audiophile. Ne? Also nichts Wundersames dort. Ne? Aber gut genug für normale Musik und Podcast zu hören, ja, Codex in AAC und das ist ein Standard SBC, ja, 10 Meter Reichweite, Bluetooth-Reichweite mit Bluetooth 5.4, also das heißt auch recht stromsparend dann. Man kann zwei Geräte anschließen, Dual-Device-Pairing ist nämlich vorhanden, was ich auch sehr, sehr schön finde. Dann kann man zum Beispiel sein Telefon, aber auch zum Beispiel noch ein Laptop oder seine Playstation oder sonst was damit koppeln und gleichzeitig quasi nutzen, beziehungsweise man muss eben nicht hin und her schalten. Und 6 Stunden Playback per Aufladung, ja, und das Case mit dem Display ist natürlich auch eine Ladeschale, bei dem man bis zu 30 Stunden dann Musik hören kann, wenn man es dort also wieder reinlegt, ja. In 10 Minuten gibt's genug Strom auf die Stöpsel, damit man 2 Stunden Musik hören kann. Also ich finde, das ist durchaus okay, ja. Damit kommt man richtig gut über einen Tag, manchmal über 2 Tage rum eben, ja. Und finde ich wirklich nicht schlecht. USB-C-Anschluss. Das Teil selbst braucht nur 2 Stunden zum Aufladen, also diese Charging Station da. IPX5 wasserresistent, das heißt, so ein paar Regentropfen oder Schweiß oder sowas hält das Teil aus, was ja auch okay ist. Coole Sache. Ich hoffe, dass die kommen bei uns bald raus. Mal schnell gucken bei Amazon. Ja, habe ich befürchtet, gibt's noch nicht. Das sind die Ucreen Hi-Tune S6. Nicht die S3, die S6. Das ist das Besondere dann. Die S3 gibt es auch. Das sind die Daten so ziemlich ähnlich von den Stöpseln, aber eben ohne Display. Ucreen Hi-Tune S6 Magic nennt sich das Ganze. Das wird also wohl hoffentlich in den nächsten Wochen, Monaten hier auch bei uns auf dem Markt eintreffen. Das finde ich nämlich die ersten Earbuds, die mich so richtig interessieren, wegen diesen Zusatzfunktionen mit dem Display. Okay, weiter geht's. Samsung hat ja im Gaming-Bereich nicht gerade so eine gute, so ein guter Ruf, ja, weil die Geräte sind zwar alle top ausgestattet mit Top-Prozessoren, aber ne, ihr wisst ja, die Oberfläche macht vieles wieder kaputt, so dass es eben nicht ganz so performant ist für Games. Plus das oftmals vorhandene Überhitzungsproblem ist ja auch noch vorhanden. Und das bedeutet, ja, man hat eben das Gerät so optimiert, dass es eigentlich sehr gut läuft für normale Anwendungen, aber eben nicht besonders gut für Games. Aber es gibt ja dieses Game Booster, diese Game Booster Funktion, und bisher war das ja so, dass die eher mäßig war. Jetzt gibt es eine neue, erweiterte Version von diesem Game Booster, Game Booster Plus. Die gibt es aber momentan nur in Korea. Ja, dort ist natürlich Gaming absolut angesagt. Ja, also ich möchte das nicht noch weiter ausführen, aber Gaming, Videospiele und Computergaming ist dort Primetime TV. Gucken sich die Leute an, riesige Veranstaltungen, Wahnsinn. Also Gaming ist überall präsent in Südkorea, in allen Altersstufen. Da bietet sich natürlich an, dass man hier was tut, damit auch die Games tatsächlich optimal genutzt werden können. Ungeachtet Überhitzungsprobleme oder sonst was, holt eben dieser Game Booster Plus alles aus den Games raus, was geht, ja, und ist damit optimal ausgestattet für Gamer. Dann natürlich auch mit den entsprechenden Problemen, klar, dass dann das Handy halt mal überhitzt und dann wird es trotzdem eben gedrosselt, logisch. Man kann es dann in Flammen aufgehen lassen, ne? Und auch eben der Akku ist halt dann wesentlich schneller leer, aber ein Gamer interessiert es nicht, wenn er dafür mehr Leistung hat beim Zocken, sprich ein 3D-Shooter läuft da eben auch, ne, oder ein First-Person-Shooter läuft eben auch hier wesentlich besser mit höherer Framerate und damit eben höheren Gewinnchancen, wenn man hier eben alles perfekt ausnutzt. So sieht es aus. Und lieber 2 Stunden Top-Gaming als 5 Stunden Zielscheibe spielen. Ne, weil man zu hohe Latenzzeiten hat und zu langsames Gerät. Ja? Das ist klar. Gut, ist möglich. Also, bei Samsung, aber eben momentan nur in Korea. Ich hoffe, das kommt auch bei uns bald raus. Ich weiß halt nicht genau, vermutlich hat sich Samsung auch gedacht, wir machen es jetzt erstmal in Korea, weil die Europäer, die werden, sind ja nicht so Gaming-verrückt, da heißt ja, also ich spiele ja eh nicht am Handy oder so, ne? Und ja, okay, ne, genau, aber das ist halt so eine Geschichte, wenn wir es nicht brauchen, dann kriegen wir es auch nicht wahrscheinlich, die Funktion. Ich hoffe trotzdem, dass es rüberkommt, denn wenn man sich mal vorstellt, das Gerät ist extrem teuer und soll dann eben, ist dann eben so schwach beim Gaming, dass jedes Gaming-Phone, das die Hälfte kostet, wesentlich besser ist, dann muss man auch sagen, das kann eigentlich nicht sein, weil der Prozessor ist doch der gleiche, ne? Also da muss man schon was machen. Und ja, also wäre schön, wenn das eben auch für Europa dann kommt. So, Motorola hat ein neues Razer Plus 2025er Version und das muss ich sagen, ist auch schön, finde ich cool, hat jetzt eine Zertifizierung gekriegt, ist also wohl bald, kommt also eben bald auf den Markt, denke ich. Es ist noch ganz klar, ob das ein Snapdragon 8S Elite oder ein Flagship 8 Elite ist. Ja, 8S ist ja die kastrierte Version, ja, von mir, also dürfte sich meiner Meinung nach nicht so nennen, aber das hatten wir ja schon mal. Und das soll dann eben jetzt hier kommen und im Vergleich zum alten zwar optisch ziemlich ähnlich sein, ja, aber eben deutlich bessere Leistungsdaten haben. Beispielsweise ein 6,9 Zoll P-OLED Screen und 4000 mAh Akku. Ja. Und wie gesagt, noch nicht ganz klar, ob 8S Elite oder 8 Elite ohne S, ja, in beiden Fällen muss ich sagen, ist das schon okay, ja, für so ein Gerät und das ist ja auch nicht, sagen wir mal, als jetzt mega High-End-Gerät gedacht, zumindest mal von Nutzungs her, sondern mehr so auch im Fashion-Bereich, ja, das kriegt man halt super gut irgendwo eingesteckt, das ist für die Leute, die eigentlich sagen, okay, eigentlich möchte ich ja gar kein Handy mit mir rumschleppen, aber ich muss es halt, ne, so. also nicht so Leute wie ich, die extra sich Taschen an hier, also ich kann noch nicht mal sagen, ich habe eine Tasche an meinen Gürtel gemacht. Ich habe extra eine Koppel für meine Devices und sonstige Sachen, die ich eben mir umschnalle und ja, dann gehe, weil das ist mir wichtiger als mein Planer, mein Smartphone, ja, verschiedene andere Sachen, Taschenmesser und so weiter, hatte ich alles schön an der Koppel, zack, wuppen, fertig, ne. Ja, genau, schon wären meine Taschen noch ausgebeulter, als sie eh schon sind, meine Jeans, ja, unglaublich. Aber da muss ich mal noch was überlegen hier. Eigentlich geht mir die ausgebeulten Jeans ja tatsächlich wirklich auf den Senkel, ne. Hab das letzte Mal mal beim Video gesehen von jemand, der eine Autosendung macht, ja, und der hat auch so vollgestopfte Taschen. Das sieht echt schlimm aus, ne? Da wird es einem erstmal bewusst, wie das dann wirkt hier, wenn man so mit so vollgestopften Hosentaschen rumläuft, ne? Ei. Mensch. Okay, egal. Ich werde mal gucken, ne? Gut, weiter. Nochmals jetzt zu Google. Ja, Google arbeitet, und das ist was Positives, Google arbeitet jetzt tatsächlich, wie ich schon berichtet habe, an einem External Display Tool für Android 16. Sieht alles danach aus, dass es bei Android 16 wesentlich bessere externe Screen-Funktionen gibt. Ja, also das heißt, man kann hier sowas wie ein volles, ja, Desktop-OS erwarten, wenn man Android 16 jetzt an ein externes Display anschließt, ja. Es gibt jetzt schon eine Funktion, wo man so einen Desktop-Modus erzwingen kann in den Entwicklereinstellungen, ja. Ich habe es übrigens heute auch nochmal aktuell zu dem Thema jetzt mal probiert bei meinem Sony Xperia 1 Mark 6, aber die Ergebnisse waren, schlecht, weil ich habe gesehen, ja, es kam ein Screen und es kam auch ein Icon auf der Oberfläche, wo man draufklicken kann, wo dann wahrscheinlich Menüs oder Apps, App-Liste aufgeht. Ja, das habe ich gesehen, sah aus, also Icon-App-Liste. aber ich konnte die Maus dort nicht hinbewegen. Ich konnte die Maus nur auf dem Screen vom Smartphone bewegen. Also diese Funktion ist eben nicht sehr ausgegoren. Ich habe allerdings auch nicht jetzt längere Zeit rumprobiert. Weiß auch nicht, ob das vielleicht an meinem Gerät hier liegt, das ich habe, für ans externe Display anzuschließen. Aber es war schon gleich mal von vornherein etwas schlecht zu nutzen oder eigentlich nicht zu nutzen. Okay, das muss ich halt und soll sich wohl auch eben ändern bei Android 16, dass diese Funktion ausgebaut wird. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und warum auch nicht? Ich finde, Android muss endlich weg von den normalen Smartphone-Displays und das tut's ja auch, ist ja auch schon wieder mehr, immer mehr Tablets kommen ja auf den Markt und da muss das Android eben auch vernünftig drauf laufen. Und ja, und warum endlich mal vernünftiges Desktop-OS-System, das wäre doch was, ja. Wenn man sein Smartphone endlich nutzen kann, die unglaubliche Prozessor-Power, die in so einem Teil steckt, endlich mal nutzen für am großen Monitor auch zu arbeiten. So was das, was zum Beispiel das Honor View 20 schon vor zig Jahren perfekt konnte. Ich habe eine ganze Zeit lang das als Computersystem genutzt. Ja, unglaublich. Das funktionierte wunderbar. Und das müsste doch jetzt endlich auch mal wieder integriert sein. Samsung hat es ja auch mit dem Samsung DeX. Ja, und warum hat das eben Google nicht direkt? Also es sieht alles danach aus, dass bei Android 16 das kommt. Und da freue ich mich dann auch drauf. Denn auch hier das Sony Xperia 1 Mark 6 bekommt tatsächlich auch das Android 16. So, Gemini-User können jetzt auch endlich Events von Gmail direkt in ihren Kalender einfügen lassen. Ich habe letztens mal das gebraucht, eigentlich diese Funktion, habe festgestellt, was, das geht nicht. Ich möchte aus der E-Mail einen Termin machen. Ja, und es war so schlimm, dass ich gesagt habe, okay, also jetzt reicht mir's. Was ist denn da los? Ich bin eigentlich der Meinung, dass das auch mal richtig gut funktioniert hatte. Vor langer, langer Zeit. Aber jetzt nicht mehr. Das sieht man mal, wie Funktionen teilweise verschwinden. Ja, aber warum? Weil man sie nicht so oft braucht. Ja, seht ihr? Ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich die wieder hatte. Aber jetzt kommt die Funktion für Gemini wieder. Da kann man dann auf dieses Gemini-Icon oben klicken und kann dann eine Mail, ja, als Kalender-Event quasi machen, also die Mail add to calendar, ja, und dann, wenn in der Mail nicht schon eine Uhrzeit oder Datum oder so angegeben ist, kann man dann eben das Datum festlegen und dann wird es eingetragen und das finde ich richtig cool. Da steht zum Beispiel dann in diesem Beispielbild, ja, das finde ich sehr schön, steht da zum Beispiel drin, dass man hier auf dem ACMA Building, auf der ACMA Building Site einen Termin für 9 Uhr am Dienstag hat. Und dann klickt man einfach auf Add to Calendar und dann erstellt Gemini tatsächlich einen Eintrag Field Visit to ACMA Site Tuesday und dann das Datum January 21. Und dann von 9 bis 10 Uhr, das ist so die Standardzeit, die eben eingetragen ist, eine Stunde, und trägt das in den Kalender ein. Das finde ich nochmal gut, das finde ich absolut schön. Ja, und endlich, das könnte die erste vernünftige Aufgabe sein für Gemini. Genau, Wahnsinn. Das Pixel 10 soll eine neue Kameralinse bekommen. Da wird's aber auch mal Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. AI hin, AI her. Die Kameras bei den Google Pixel Geräten sind nicht mehr up to date. Definitiv nicht mehr up to date. Die Software holt zwar so viel raus, dass es die meisten Leute im Allgemeinen, bei der allgemeinen Benutzung gar nicht so merken und sind dann zufrieden mit den Ergebnissen, aber was man dort hat, ist ein hochbearbeitetes Bild, das nur deswegen so gut aussieht, weil es eben nicht, nicht so gespeichert wird, wie es aufgenommen wird. Ja, wird es normalerweise nie, aber halt in einem Maße bearbeitet, was schon, Naja, fraglich ist, warum macht man denn nicht endlich bessere Kameras? Und es könnte tatsächlich jetzt passieren, dass eine neue Kameralinse hier eingefügt wird. Das haben solche CAD-Renderings hier gezeigt. Und das wäre, wie gesagt, überfällig mal sowas. Das heißt, es wird zusätzlich zu diesem Triple-Kamerasystem beim Pro-Modell, ja, eben auch noch eine spezielle Linse hier hinzukommen. Man wird dann sehen, was das bedeutet. Es sind allerdings, muss man auch sagen, CAD-Renderings, das heißt, das ist kein fertiges Modell, sondern es ist nur ja ein Rendering von einem fertigen Modell. Und was das bedeutet, wissen wir ja alle. Ja, was am Ende dabei rauskommt, das kann man jetzt noch gar nicht genau sagen. Aber ich wollte es mal erwähnt haben, weil es wäre schon ein Hoffnungsschimmer, ja, wenn das so rauskommt. Erwartet wird übrigens das Pixel 10 mit dem Tensor D5-Chip, von dem man einfach mal wieder nur sagen kann, was bedeutet es. Kann alles bedeuten, kann gar nichts bedeuten, kann langsam sein, kann schnell sein, niemand weiß es. Okay, und das nächste ist dann Fitbit. Fitbit macht mal wieder ein paar Schlagzeilen, ja, denn die haben jetzt wieder mal, muss man sagen, ich komme gleich dazu, eine Möglichkeit sich patentieren lassen und wollen das einbauen, um den Blutdruck zu messen. Es gab schon mal einen Versuch, das wurde allerdings abgelehnt durch die Zertifizierungsstelle. Es war also entweder nicht gut genug oder es ist durch irgendeinen ja bürokratischen Strick, Fallstrick da, ne, gefallen. Ich weiß auch nicht genau, was da die Sache war. Jedenfalls jetzt wurde ein neues Patent eingereicht und das wird jetzt dann auch geprüft werden. Ob das dann durchkommt, ich hoffe es. Hier wird übrigens ein ganz anderer Ansatz gemacht. Ich habe ja schon mal gesagt, also es gibt ja ein Problem mit dem Messen des Blutdrucks. So einfach mit einem normalen Sensor messen, wie üblich, das ist so nur schwierig möglich. Wie schwierig hat man ja gesehen, es hat ja auch keine Zulassung bekommen. Andere gehen zum Beispiel mit einem aufblasbaren Armband. Aber ihr könnt euch schon vorstellen, dass das natürlich nicht besonders toll ist. Und naja, also nicht wirklich. Also ich kann mir das in der Praxis nicht so gut vorstellen. Ne? Ja, kann man vielleicht Leuten schmackhaft machen, die wirklich massiv auf ihren Blutdruck achten müssen. Ja, okay. Aber so wirklich jetzt zum Beispiel für unterwegs, wer da trotzdem einen Überblick haben möchte über seinen Blutdruckverlauf, für den ist das eigentlich nichts. Ja. Die Lösung, die jetzt hier bei Google, also bei Fitbit, kommt ja von Google, hier angestrebt wird, ist ein bisschen anders. Da muss man so eine Art Ring tragen am Finger. Und der liegt offenbar relativ fest an und da kann dann permanent auch gemessen werden, wie der Blutdruck oder wie hier, ja genau, wie der Blutdruck dort dann eben ist. Ja, das ist spannend. Ich denke mal, das müsste oder das wäre eine gute Sache. Ich hoffe, das kommt eben durch. So, dass man eben sehr, sehr unproblematisch jederzeit per Druck auf diesen Sensor beispielsweise, so wie das dargestellt, dann den Blutdruck messen kann, wird in Fitbit über die Uhr in Fitbit gespeichert, ja, und dann hat man einen recht guten Überblick über seinen Blutdruck. Das ist auch für ich weiß nicht, ob es für Sportler unbedingt interessant ist, ja, aber es gibt genug Möglichkeiten, wo man durchaus mal einen Blutdruck eben überprüfen kann. Ja, oder sollte. Ja. Gut, wenn ich mich zum Beispiel mal wieder aufrege, ja, dann gucke ich mal so, oh, okay, jetzt muss ich mal jetzt muss ich mal runterkommen, ja, ganz ruhig bleiben, ja, das. Oder ich gucke mir dann abends den Blutdruckverlauf an und sage, oh, weia, Was war denn hier wieder los? Also vor allem beim Lesen von News, ja, geht mir der Blutdruck regelmäßig in die Höhe, denke ich. Also fühlt sich zumindest so an, ne? Krieg ich manchmal so roten Kopf, ne? Und man weiß ja nicht, ne? Wäre vielleicht gut, wenn ich das da mal überwachen würde, ne? Google Fotos bringt eine Funktion, die meiner Meinung nach diskussionswürdig ist, ja. Es ist ja immer schön, wenn man Platz sparen möchte, aber jetzt bringt Google Fotos ein sogenanntes Undo-Backup, um Cloud Space frei zu bekommen. Vorher war es ja immer so, es ging darum, das auf dem Smartphone quasi Platz frei zu schaufeln. Nicht in der Cloud. Jetzt ist es so, das ist quasi genau das Gegenteil. Man holt quasi dann das Backup auf das Smartphone, löscht es in der Cloud. Warum? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Warum sollte man das tun? Ja, das kann eigentlich nur einen Hintergrund haben. Es gibt ja nur 15 Gigabyte mehr für den Cloud-Speicher. Und da muss ich auch sagen, Google ist da knausrig geworden. Ja, natürlich, klar, die haben jetzt halt ihre Shareholders im Nacken sitzen, ist klar. Nur, das ist 15 Gigabyte, das ist mittlerweile auch viel zu wenig. Stell dir mal vor, also, es ist ein paar Videos in 4K und dann ist Schluss. Ja, fertig. Aber das zählt eben auch für das Smartphone. Ne? Gut, es sind zwar mehr als 15 Gigabyte, aber trotzdem. Das ist, also ich muss schon sagen, das ist eine bedenkliche Entwicklung. Manche werden zwar jetzt im ersten Moment sagen, ja, ist doch gut, dann braucht man nicht so viel Schrott in der Cloud zu haben. Ja, Leute, aber dann braucht ihr auch die Cloud nicht zu benutzen. Ja. Eigentlich ist es dafür da, dass das Gerät, auf dem Gerät mehr Speicher zur Verfügung steht. Ja, und das, was in der Cloud ist, kann man dann notfalls eben löschen vom Smartphone. Oder man hebt es eben als Backup auf, beide, Smartphone und Backup in der Cloud. Ja, auch das ist ja okay. Aber stell dir mal vor, was ihr da macht. Ihr holt quasi dann Bilder mit dem Un-Backup von der Cloud aufs Smartphone. Die sind dann nicht mehr in der Cloud gespeichert. Wenn dann irgendwas passiert bei eurem Smartphone, sind die Bilder weg. Ja? Also so ganz begreife ich das noch nicht. Das ist eine Umkehr von dem, was das ganze Google Fotos eigentlich bekannt war, nämlich Sicherheit hinsichtlich von, ich mache ein Bild, das wird hochgeladen in die Cloud, wenn dann im Smartphone was passiert, egal, ich habe hier noch meine Bilder auf Google Fotos in der Cloud gespeichert, neues Handy und ich kann wieder zugreifen auf die Bilder. Wunderbar. Jetzt die Umkehr, sehr, sehr gefährlich. Was ist da los? Ich frage mich wirklich, was ist los? Dasselbe gab es ja auch bei der Timeline. Na, die Timeline wird jetzt auf dem Smartphone gespeichert und nur mit quasi einem Backup, das muss man selbst aktivieren, wird es wieder zurück transferiert auf Google Drive als Backup. Bisher war diese Location History, ja, die Timeline, bei Google und war unabhängig von den Geräten. Das fand ich mal gut. Wenn ihr jetzt das versäumt, das Backup einzuschalten und ihr nehmt ein neues Handy, ist eure Timeline für immer verschwunden. Das darf nicht wahr sein, sowas. Ja? Und jetzt hier genauso mit den Google Fotos. So ganz kapierst du es nicht. Ich denke, da möchte Google eben auch selbst Speicher frei machen, weil weniger Speicher kostet weniger Geld. Das ist eine komplette Umkehr von dem, was Google vorher gemacht hat. Vorher hieß es, speichert alles bei uns. Ja, kein Problem. Ja, alles hier bei uns laden, fertig. Und jetzt machen die so, als ob sie am besten gar nichts mehr haben wollen von den Usern. Ja, also hier 15 Gigabyte kriegt ihr zwar noch, ne, also auch die Pixel-User, aber das war's denn. Ne? Nee, also ich meine, wir haben 2025. Entweder nutzt man das, die Cloud, dann braucht man nicht so knausrig zu sein als Firma wie Google, ja. Oder man nutzt sie nicht, dann braucht man kein Un-Backup, ja. Also, unglaublich wieder mal, ne? Auch hier frage ich mich, was hat Google für Probleme, dass sie so Schritte unternehmen, den Leuten schmackhaft zu machen, ihre Fotos zu riskieren? Ich kapiere es nicht so ganz. Ne? Ja, für Google gab es aber auch gute Nachrichten, denn Android ist weltweit immer noch mit Abstand führende Nummer 1, 74% Marktanteil weltweit, 74%, 22% davon iOS und, wie ich vorhin schon gesagt habe, 4% Harmony OS. Damit ist es eigentlich ganz klar, wohin die Reise geht, wobei man immer sehen kann, ne, wenn neue iPhone-Modelle kommen, dann geht die Kurve von iOS hoch und flacht dann später wieder ab. Ja? Und genauso in diesen Bereichen geht die Verkaufszahl von Android zurück, die kriegt eine Delle und steigt dann wieder an. Ja, also zum Beispiel 74% war auch genau das, was bei Erscheinen ja, im vierten Quartal 2023 war. Ja, 74%, iOS 23%. Jetzt 74%, iOS 22%. Zwischendrin war aber Android mal bei 80% gelandet und iOS bei 16%. Nämlich in dem Fall, in dem Bereich quasi, wo dann so, naja, das neue Modell ist draußen, ist jetzt so gekauft, ne, und dann fällt es wieder ab. Ne? Ich muss sagen, das ist mehr, als ich mir erhofft habe. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass Android mittlerweile eine deutliche Kurve nach unten hat, über einen längeren Zeitraum. Aber da habe ich mich getäuscht. Ja. Es ist wohl auch dahin geschuldet, dass eben so viele Smartphones auch gibt aus dem chinesischen Bereich, die eben sich nicht nur in China, sondern auch in Indien sehr gut durchsetzen und die arbeiten natürlich alle mit iOS. Entschuldigung, die arbeiten natürlich alle mit Android, ja. Und damit ist es natürlich klar, dass hier die Zuwächse auch recht gut sind. Ja, da muss man sich auch schon mal wieder die Frage stellen, warum sich das nicht deutlicher erhöht. Ja? Also das heißt, es gibt schon quasi einen Weggang von Android zu iOS, aber gleichzeitig gibt es immer mehr neue Android-Kunden. Ja? Das muss man auch sehen. Also man kann hier nichts Negatives groß entdecken. Google kann zufrieden sein, denke ich, mit dieser Entwicklung. Ein stabiles System, das zwischen 24% und 80% schwankt, ja, momentan. Also das ist absolut okay. Das sind eigentlich traumhafte Zahlen, muss man sagen. Global gesehen natürlich. Es gibt halt Hochburgen von iOS, beispielsweise die USA. Da ist iOS vor Android, soweit ich das weiß, ja, also mehr als 50% iOS. Aber das ist wiederum natürlich, wie gesagt, regional verschieden. In Europa sieht es dann schon wieder anders aus. Ja, was will man da sagen? In den USA zieht es halt, dass es eine amerikanische Firma ist, weil sie immer noch denken, fälschlicherweise, dass ein iPhone ein amerikanisches Gerät ist. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kommt für RCS auf iOS. Und dann betrifft es natürlich auch die Android-User, denn das bedeutet, man kann dann, wenn das soweit ist, eben auch mit iOS-Geräten Ende-zu-Ende verschlüsselt über den Google Messages dann kommunizieren mit iPhone-Usern. Und ich finde, das ist eine sehr gute Nachricht, sowohl für Android-Nutzer als auch für iPhone-Nutzer, denn dann wird eben die Kommunikation zwischen den beiden deutlich sicherer. Und wann das genau jetzt aktiviert wird, ja, kann ich nicht sagen. Ich glaube aber, es war für iOS 19 auch eingeplant. Also das heißt, bei der neuesten iOS-Version sollte es dann wohl hier eintreffen. Genau. wenn nicht sogar schon früher, aber spätestens bei Android, ach Mann, bei iOS 19. Mensch, jetzt komme ich aber durcheinander. Android 1. Naja. So, und Google hat noch was anderes bestätigt, Leute. Google geht vom Assistant weg. Google schaltet den Assistant ab. Phasing out nennt man das. Ja, und das hat Google bestätigt. Und zwar für Gemini. Ihr könnt euch also schon mal langsam aber sicher vom Google Assistant verabschieden. Über die kommenden Monate, so hat Google offiziell bekannt gegeben, werden weitere Benutzer vom Google Assistant auf Gemini transferiert. Und später dieses Jahr wird der Google Assistant nicht mehr länger zugreifbar sein, also nicht mehr länger verfügbar sein bei den meisten mobilen Geräten und in den mobilen App Stores. Das heißt also, der Assistant kriegt noch eine Gnadenfrist bis Ende des Jahres und dann ist er nicht mehr funktionsfähig. Gut, somit steht der Übergang zu Gemini endgültig fest. Ich habe selbst keine Bedenken deswegen, weil Gemini mittlerweile ziemlich, also ich würde sogar sagen, noch besser ist als der Assistant. Wobei heute habe ich gefragt, ne, wie viel 60 Zoll in Zentimeter ist und dann kriege ich eine ellenlange Erklärung, wie die Umrechnung funktioniert mit Formeln und allem möglichen. Irgendwo so dazwischen ist dann das Ergebnis. Ich habe dann als Feedback abgegeben, mich interessiert nicht die Formel, sondern ich möchte das Ergebnis wissen und zwar sofort. Wenn ich das sage, ja, ich möchte keine Belehrung haben, ja, ich weiß selbst, wie das berechnet wird, ich bin zu faul, das selbst zu berechnen, deswegen frage ich ja den Gemini Assistant, ja, das ist unglaublich, ja, also da muss noch was ein bisschen gemacht werden, dass da vielleicht, naja, so eine Erklärung nur dann gibt, wenn man auch danach fragt, nach der Funktionsweise der Umrechnung, ja. Naja. Aber ansonsten ist es durchaus vergleichbar okay und es funktionieren. Ja, also ich sehe jetzt keine große Schwierigkeit. Ich kann auch hier zumindest in Englisch, in Deutsch habe ich es noch nicht probiert, in Englisch kann ich zum Beispiel hier auch meine Lichter schon ein- und ausschalten. Also Smart Home geht auch zu benutzen. Und von daher, ja, sehe ich eigentlich kaum noch einen Grund, warum ich jetzt hier dem Assistant nachtrauern soll. Ganz im Gegenteil, es wird langsam Zeit und vielleicht will Google auch Apple da jetzt zuvorkommen. Die arbeiten ja auch daran, ein besseres Siri zu machen. Da sind sie jetzt erstmal gescheitert damit. Aber ich sag mal so, lieber ein bisschen länger warten, als dass das ein totaler Reinfall wird. Ja. Auch Google hätte solle am Anfang mit Gemini ein bisschen warten noch, finde ich. Die hatten sich am Anfang richtig lächerlich gemacht damit und so langsam erholen sie sich wieder davon. Da haben sie mal Glück gehabt, muss ich sagen, weil so Namen hat man schnell weg. Ja? Und naja, also das war keine Glanzleistung damals. Jetzt ist er allerdings gut. Ja? Gemini 2 und Flash, das ist schon mal ziemlich gut. Und ich denke, wenn es so weitergeht, dann braucht man dem Assistant auch keine Tränen nachzuweinen. Auch in der Zukunft erwartet bei Android 16 Hinweise darauf, findet sich in der Beta 3 übrigens, ja, die jetzt auch rauskommt. Dort zeichnet sich nämlich ab, dass Google eine Notification Summary bringt, also eine Zusammenfassung der Benachrichtigungen, ja, in der Zukunft. Das hört sich erstmal ein bisschen unnötig an, aber wer viele Benachrichtigungen bekommt, ja, der kann sich dann so eine Zusammenfassung durchaus wohlwollend anhören oder anschauen, ist effektiver als jetzt 20 Benachrichtigungen selbst durchzugehen, ja, und um zu sehen, ob da was Interessantes dabei ist. Auch heute ist zum Beispiel so ein Ding, wo hier 5, 6 Benachrichtigungen kommen. 5 davon sind Angebote von irgendwelchen App Stores und per Mail und Amazon und alles Mögliche, ja. Und die sollten halt dann doch schon ein bisschen in den Hintergrund kommen, wenn ich dann, wenn da noch eine Benachrichtigung von Line quasi drin ist, ist das wesentlich wichtiger. Also brauche ich nur Zusammenfassung, ne? Okay, du hast eine Benachrichtigung von, oder du hast 2 Benachrichtigungen von Amazon, 2 sind Benachrichtigungen über neue Mails und eine ist eine Line-Nachricht von bla bla bla und schon wäre das perfekt und bringt jede Menge Zeit. Ersparnis dann. Da kann ich nämlich einfach sagen, lösche alle Benachrichtigungen, gehe in Line und fertig. Das ist wunderbar. Also sowas soll hier dann funktionieren. Das wäre auch mal wieder eine richtig vernünftige Funktion. Ich hoffe, dass das tatsächlich dann auch bei Android 16 kommt. Wenn nicht, soll es auf jeden Fall bei Android 17 drin sein. Ich hoffe, dass es schon bei 16 drin ist. Gut, dann kann ich hier noch was, okay, ganz kurz, Google will mehr Spiele auf von Android auf PC bringen, das wurde jetzt angekündigt, auch das ist eine interessante Sache, es gab ja schon Bemühungen, ja, dass mehr Games tatsächlich auf Windows laufen von Android und das soll jetzt noch weiter verstärkt werden, okay, kann man eigentlich nichts dagegen haben, warum auch nicht, ja. Zum Schluss der Woche habe ich noch was gesehen und zwar gab es da tatsächlich ein neues Gerät, von dem ich bisher noch nichts gehört habe. Das heißt natürlich auch, ein bisschen Vorsicht ist geboten, aber nach all dem, was ich so sehe und lese, scheint es ein sehr interessantes Gerät zu sein. Von der Marke, wie gesagt, die habe ich bisher noch nicht groß auf dem Radar gehabt. Die nennt sich Hotwave. Oder Hotwave, also ohne E hinten, ja. Hyper 7 heißt das Gerät. Ja. Und das Hyper 7 Pro ist ebenfalls hier in dieser Riege drin. Zum Hotwave Hyper 7 gibt es interessante technische Infos jetzt. Das ist ein MediaTek 7050 5G, für ein Midrange-Gerät ganz okay. Dann gibt es 8 GB RAM, was gerade so okay ist. Ja, beworben wird es mit 8 plus 12 GB, das heißt 8 echte GB, 12 GB per RAM, also kann man gleich vergessen. Wobei bei 8 GB vielleicht wäre das dann noch vernünftig, muss man dann ausprobieren. Mit 256 GB Storage, 64 Megapixel Kamera hinten, ein 6,6 Zoll FHD Plus 120 Hertz 2K Display. Die Besonderheit in dem Gerät unter anderem eine sogenannte Super LED Camping Light Funktion. Ja. 10.800 mAh Akku, das heißt, das Gerät ist natürlich etwas klobiger. Ja. Mit RGB Dynamic Light. Sehr interessant. Ausgeliefert wird es leider nur mit Android 14 OS. Erwartet nicht, dass es ein Android 15 Update dafür gibt. Sage ich gleich dazu. Ich kenne zwar die Marke nicht, aber es würde mich doch sehr, sehr wundern. Optisch erinnert mich das Gerät so ein bisschen an das Q-Bot. Ja. Aber da kann ich jetzt nicht Gorilla. Wie heißt es mal? Gorilla, King Kong Star, genau. Qbert King Kong Star, genau. Das ist also eine interessante Sache. Natürlich IP68, IP69K, Mil-Standard 816.10, wasserdicht, staubdicht, schlagfest. Das Ding ist wirklich ein Bolide. Ja. Die 64 Megapixel Omnivision Rear Camera, ja. Auch die könnte sehr interessant sein, aber hier muss ich sagen, Vorsicht, die Kameras bei diesen Geräten muss man ausprobieren. Ich hoffe, dass es demnächst einen Bildtest gibt von dieser Kamera. Ja, soll jedenfalls, so ist es hier beschrieben bei GIS China, scharfe, brillante und detailvolle Aufnahmen ermöglichen. Okay, ja. 4K-Video mit 30 Frames pro Sekunde möglich, kein 60 Frames, ja. Und Gemini ist auch hier beworben, voll integriert in das Smartphone hier, also durchaus interessant. Wi-Fi 6, GPS L1 plus L5 und 32 Megapixel Selfie-Kamera, 120 Hertz Refresh-Rate das Ganze, ja, und ja, das Dynamic RGB Dynamic Lighting, das ist interessant. Auf der Rückseite gibt es so einen kleinen Bereich mit drei Farben RGB Dynamic Light, ja. Und das leuchtet dann quasi hinten, ja, um euch anzuzeigen, ob jetzt ihr Phone Calls bekommen habt, Notifications oder Musik oder ähnliches, ja. Also verschiedene Benachrichtigungen mit verschiedenen Farben, ja. Und das ist ein nettes Gimmick, muss ich sagen. Ja, nettes Gimmick. Eben zusätzlich zu diesem Camping Light, was sehr stark ist und ja, euch auch wirklich genug Licht spendiert beim Geocaching, beim Campen oder mal bei Nachtwanderung. Allerdings, Nachtwanderung latzt aus, das Ding ist wie ein Flaggscheinwerfer, ja, Wahnsinn. Richtig stark, ich kenne die Teile schon und das ist absolut irre, was ihr da für Lichtausbeute bekommt. Ja, zurzeit gibt es das im Angebot für, haltet euch fest, $174. US-Dollar, so ist es. Bei AliExpress könnt ihr mal gucken, da gibt es einen Promo-Code auch, ja, 15% off. Ist nicht von mir, aber von hier GIS China. Ich sag's trotzdem mal, HTW H7AL, wenn ihr da Interesse habt an dem Gerät. Vielleicht vorher noch gucken, ob ihr noch irgendwelche Tests findet, ja, weil, wie gesagt, die Kamera und so ist immer so eine Sache. Wenn ihr also besonders Wert auf die Kamera legt, würde ich eher noch warten, bis ein Test rauskommt, wie denn die Kamera ist, weil 64 Megapixel hin oder her, das bedeutet eben oftmals nicht viel bei diesen Geräten. Ja, da sind wir durch. Und ich komme zur App der Woche. Ich habe wirklich die Woche über geguckt. Ich wollte mal wieder ein Spiel nehmen. Und ich muss sagen, also es ist wirklich zum Verrücktwerden im Moment. Ich habe hier etliche Spiele installiert und die waren einfach katastrophal. Ich weiß nicht, was momentan im Play Store los ist, aber diese Games, ich wollte mal so ein bisschen so was Einfaches haben, ja. Und muss sagen, es war ein Desaster, ja. Die Games, die ich probiert habe, das waren, also ich habe 4 Stück runtergeladen, 3 Stück waren davon im gleichen System. Das heißt, man wurde durch Tricks dazu genötigt, irgendwo drauf zu klicken, ja. Und wenn ich da nicht zum Beispiel die explizite Bestätigung aktiviert hätte, hätte ich sofort ein Paket, wie letzte Woche, ja, sofort ein Paket mit 108 Euro abgeschlossen. Hätte ich gekauft. Unglaublich. Also das ist meiner Meinung nach, grenzt es an Nötigung. Und dass sowas im Play Store ist, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ja. Da müsste Google ein bisschen heftiger danach schauen. Also das ist einfach zu viel des Guten. Ja. Ich habe nichts dagegen, wenn eben solche Gacha-Games oder Sachen einem dazu bringen sollen, halt ein bisschen Kohle rauszuhauen. So ist es nun mal. Ja. Aber wenn man durch Tricks, zum Beispiel durch Overlays oder verspätete Klickreaktionen, ja, versucht hier die Leute abzuzocken, ganz einfach, zum Beispiel ist dort ein X, ja, zum Schließen von dem Fenster, drückt man einmal drauf, Fenster geht nicht zu. Nach kurzer Zeit drückt man dann nochmal drauf. Dann hat sich aber eine andere Maske geöffnet. Die ist aber transparent. Und schon wird man weitergeleitet auf den Store. 108 Euro, boop. Das ist echt mies. Sowas ist echt mies. Ja. Und deswegen war ich wirklich sehr, sehr lange unterwegs, um eine App der Woche zu finden. Und bei manchen Sachen war das qualitativ einfach eine Katastrophe. Also Werbung so bei der App, ne, vor der Installation, ne, schöne Bildchen und so weiter, wunderbar, toll aussehen, App installiert, hat fast nichts damit zu tun gehabt, mit dem, was da auf dem Bildschirm gezeigt wurde. Ja, katastrophal. Okay, letztendlich bin ich zu einem gekommen, weil ich, wie gesagt, mal was Einfaches wieder haben wollte. Ja, sowas wie im uralten Stil habe ich schon lange nicht mehr gezockt. Und dann bin ich auf Gothic Harbor gestoßen. Merge and Story. Ja, und das fand ich eigentlich ganz okay. Gothic Harbor ist so ein Mittelding zwischen, also diese Merging Games, kennt ihr ja, verschiedene Sachen, gleiche Sachen müssen dann zusammengefügt werden, daraus entsteht dann wieder was Neues und daraus entsteht wieder was Neues und so weiter, geht immer weiter und immer weiter und das macht Spaß, das macht durchaus Spaß und deswegen habe ich gesagt, okay, das muss ich mal tun, das muss ich mir mal genau angucken und Gothic Harbor war eben Gothic Harbor war eben dann ein Game, das eben richtig schön so funktioniert hat. Ja, es ist tatsächlich so, man muss viel investieren, ja, Energie ist relativ schnell aufgebraucht, also investieren meine ich mit Ingame-Diamanten. Am Anfang bekommt man viele, die Preise sind natürlich nicht sehr günstig, das muss man auch sagen, aber insgesamt gesehen finde ich, geht es noch, zumindest am Anfang. Wie es dann später aussieht, muss ich ehrlich gesagt sagen, weiß ich nicht. Kann mir vorstellen, dass es dann nervig wird. Man muss dann halt einfach warten. Ja, sehr lange kann man dann eben nicht spielen am Stück. So muss wieder warten, bis dann eben hier wieder Energie zur Verfügung steht. Ansonsten ist es schön gemacht. Die Grafik ist okay, die Story, ja, ist also nicht so schlecht, wie man vielleicht vermutet bei so einer Art von Game. Ja, macht Spaß und von daher ist da nichts auszusetzen, wenn man mal so für zwischendrin ein ganz Einfaches haben will. Ne? Also Gothic Harbor Merge and Story nennt sich das. Das gibt's kostenlos im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren ein paar interessante Sachen dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Hashtag TheNetcast bitte nicht vergessen, damit es zugeordnet werden kann. Und natürlich auch in der Community bei YouTube. Kommentare immer sehr gewünscht. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.